downtown. What are we talking about? Practice? We're talking about practice, man. You mean play basketball? We're talking about practice, man. Hallo und herzlich willkommen zu From Downtown, eurem NBA und Basketball-Podcast, Folge 25, präsentiert von der Basket Deutschlands größtem Basketballmagazin. Mehr Infos bekommt ihr auf facebook.com/basket und www.basket.de. Ja, hallo auch von mir. Ich habe gerade den euch sicherlich bekannten klassischen Spruch geliefert. Was habe ich gesagt? Der lange Atem fängt den Bird. Okay, in dem Sinne wollen wir jetzt den frühen Vogel spielen und euch alle Neuigkeiten aus der NBA nahebringen. Einiges davon habt ihr natürlich mitbekommen und mit dem wohl prominentesten Ausfall dieser Woche, wir uns sicher auch beklagen werden, starten wir natürlich. Es geht um Wesley Matthews, den Shooting Guard der Portland Trailblazers, der sich die Achillessehne gerissen hat. Und das ist natürlich, auch wenn wir es jetzt nicht zu krass sagen wollen, aber das müssen wir natürlich in der aller Deutlichkeit sagen, sieht echt schlecht aus für Portland für die Playoffs. Ja, und totale Katastrophe für ihn. Was ich interessant fand, er hat, als er gefragt wurde, was er so gefühlt hat, als die Verletzung passiert ist, genau das Gleiche gesagt, was auch Kobe gesagt hatte, als er sich die Achillessehne gerissen hat. Er hatte das Gefühl, dass ihm jemand in den Rücken getreten hat, hat sich umgeguckt, ob tatsächlich irgendein Gegenspieler den Kontakt ausgeübt hat. Und es ist ja meistens so, dass die Verletzungen, die du dir ohne Gegenspieler holst, die schlimmsten sind. Für Portland natürlich auch. Die können ihrem Herrgott danken, dass sie bei Aaron Aflalo zugegriffen haben an der Trade Deadline. Aber dennoch für Wesley Matthews in einem Contract Year wird ihn das mit Sicherheit im Sommer die ein oder andere Million kosten. Ja, definitiv. Also es tut mir generell extrem leid für Wesley Matthews. Ich weiß nicht, einige von euch erinnern sich vielleicht noch, dass er aus dem Nichts bei den Utah Jazz einen Vertrag bekommen hat vor seiner Zeit bei Portland. Da haben sich alle möglichen Spieler auf Shooting Guard verletzt und dann hat man diesen undrafted Free Agent aus dem College mit ins Team genommen, hat gesagt, okay, wir probieren es jetzt einfach mal mit dir. Dann hat er sich in ein Starting Lineup gespielt. Im Endeffekt hat er dann von Portland einen 5-Jahres-Deal angeboten bekommen, damals so ein bisschen zu teuer für manche Beobachter, für 27 Millionen, sieht jetzt aus wie eines der größten Schnäppchen in der NBA, hat zeitweise die Liga in Three-Pointern angeführt, also in Three-Point-Field-Goal-Makes, vor Stephen Curry und Konsorten, und bringt natürlich jetzt nicht nur den Dreier, sondern einfach tolle Defense, aber vor allem auch eine großartige Professionalität. Und ja, das schätze ich wirklich immer an Spielern. Wenn du keine Liability bist abseits des Feldes und auch immer weißt, was du zu sagen hast, dass er sich super einfügt, ist auch ein klassischer Playoff-Spieler, der dann nochmal mit der Intensität, mit der Körperlichkeit mitgehen kann, die in den Playoffs dann richtig losgeht. Und super, super schade. Ich hoffe, dass er nicht zu viel Geld verliert. Ich bin mal gespannt. Jetzt sagen natürlich alle, ja, das wird ihn Millionen kosten. Mal schauen, ob nicht ein Team trotzdem sagt, ja, hey, da kommt man vielleicht von auch zurück. Ja, das stimmt. Für Portland tut es mir insofern leid, als dass der Gameplan, sich durch Aflalo Benchscoring für die Playoffs zu holen, jetzt natürlich ein bisschen in die Hose gegangen ist, weil wahrscheinlich wird Aflalo Wesley Matthews in der Starting Five ersetzen. Und dann haben sie wieder das Problem, dass von der Bank in den Playoffs im zweiten Viertel und so, wenn die Starter ein bisschen Ruhe brauchen, dass da nicht viel kommt. Insofern schmälert das so ein bisschen auch unsere Playoff-Hoffnungen, die wir in Portland noch hatten, denke ich. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir haben es identifiziert, dass Portland unbedingt einen X-Faktor braucht, der von der Bank kommt, dass da solide Spieler wie Blake oder auch Chris Kaman, Daryl White, alle nicht genug sind. Und jetzt, wo wahrscheinlich dann ja längerfristig dann auch die Neuakquisition in der Starting Five stehen wird, ja, werden sie einfach wenig Firepower von der Bank haben und ich glaube, das wird ihnen in den Playoffs schaden. Ein kleiner Ansatz noch von mir, es gibt einen ganz coolen Blog online, der heißt instreetclothes.com und der behandelt sich immer so ein bisschen mit der medizinischen Seite vom Basketball. Der untersucht also verschiedene Verletzungen, die so in der NBA vorkommen, beleuchtet hier und da mal die medizinische Seite. In dem Fall geht es tatsächlich auch in einem Blogpost um Wesley Matthews und Achillessehnenverletzungen in der NBA. Tatsächlich haben seit 2005, 2006 sich nur 16 Spieler die Achillessehne komplett gerissen. Das ist super wenig, vor allem wenn man bedenkt, dass 4 davon, also ein Viertel, diese Saison allein waren da. Wir hatten diese Saison mit Xavier Henry von den Lakers, Anderson Varejao, Brandon Jennings und Wesley Matthews, 4 Spieler, die sich die Achillessehne gerissen haben. Und man muss leider auch sagen, viele Spieler kommen nicht von so einer Verletzung wieder. Wenn man sich anguckt, Elton Brand hat sich 2007, 2008 die Achillessehne gerissen, bevor er dann zu den Philadelphia 76ers gewechselt ist. Nie wirklich wieder der Spieler gewesen wie vorher. Mehmet Okur war kurz danach aus der Liga im Prinzip. Chauncey Billups kam danach nicht wieder und bei Kobe Bryant muss man ja auch ehrlich gesagt sagen, dass er, und er ist wahrscheinlich der Spieler mit dem größten Willen in der NBA, bisher nicht an seine Leistung anknüpfen konnte. Ich hoffe, dass das für Wesley Matthews nur in Teilen sich bewahrheitet, weil Wesley Matthews vor allem von seinem Shooting lebt und ich hoffe, dass Shooting kann er trotzdem, auch wenn er vielleicht die nötige Schnelligkeit oder Explosivität dadurch nicht mehr haben wird in den nächsten Monaten, dass das Shooting ihn immer noch trägt. Das hoffe ich schon, aber muss man natürlich abwarten. Nichtsdestotrotz ist es erstmal eine ewig lange Verletzung und man hat es ja auch bei Kobe gesehen. Bei Kobe noch schneller als bei anderen, aber auch die Recovery dauert halt ewig und 3 Tage, das muss man einfach sagen. Ja, kommen wir zu ein bisschen was Erfreulicheren. Bei OKC ist es so, dass sie jetzt nach dem Trade für Enes Kanter, der von den Utah Jazz kam, so ein bisschen eine schwierige Entscheidung zu treffen haben, denn Steven Adams, der Mann aus Neuseeland, ist wieder zurück und genesen von seiner Verletzung. Kurze Frage vielleicht an dich. Wer soll denn jetzt starten? Kanter hat sehr gut begonnen, hat Double-Doubles gepostet, ist aber nachweislich nicht unbedingt der beste Verteidiger, insbesondere im Pick-and-Roll. Braucht man da vielleicht jetzt eher weniger Firepower, sage ich mal, in der Starting Five und in Adams einen Verteidiger? Oder soll alles so bleiben, wie es ist gerade? Nee, ich würde auch Steven Adams wieder in die Starting Five zurückholen. Ich glaube, dass der Anschluss jetzt durch die paar Spiele, die er verpasst hat, auch oder die Eingliederung relativ problemlos laufen sollte. Firepower brauchst du ja hoffentlich nicht, wenn Westbrook so weiterspielt, beziehungsweise Kevin Durant wiederkommt, dann denke ich, wird das Scoring sich von alleine regeln und deswegen wäre ein Defensive Anchor, den Steven Adams, glaube ich, besser darstellen kann als Enes Kanter, dann doch wichtiger. Enes Kanter hat natürlich in den letzten Wochen, das soll seine Leistung nicht schmälern, aber in den letzten Wochen auch davon profitiert, dass Russell Westbrook so ausgerastet ist und auch ihm die Bälle dementsprechend freier, als dass er das bei Utah damals gekriegt hat, aufgelegt hat. Ich würde Steven Adams aufgrund seiner Toughness und der Rolle, die er in den Playoffs spielen sollte, es könnte ja durchaus sein, dass du ein Matchup gegen Memphis kriegst oder so ähnlich, würde ich Steven Adams schon jetzt wieder an den Spielbetrieb gewöhnen, denke ich. Ja, ich sehe das ehrlich gesagt genauso. Gerade weil Kanter natürlich noch variabel ist, jetzt auch in seiner Rolle im Team, er ist neu dazugekommen, da hat das auch nicht so eine große psychologische Komponente, jetzt irgendwie die Starting Five wieder zu verändern, gerade weil Adams auch ja die Saison begonnen hat und bisher eigentlich durchgespielt hat als der Starter auf der 5. Insofern sehe ich das ähnlich. Interessanter wäre dann aber noch, natürlich, du erwähntest es, ein anderer Rückkehrer, nämlich Kevin Durant, der diese Saison natürlich jetzt ein bisschen zweite Geige, muss man fast schon sagen, gespielt hat bei OKC, gerade jetzt im Hinblick darauf, dass Russell Westbrook nach dem All-Star-Break Oscar Robinson'sche Zahlen auflegt mit einem Triple-Double tatsächlich im Schnitt. Wie meinst du, dass da die Reintegration funktioniert? Das finde ich schon schwieriger. Ich kann mich nicht zurückerinnern, wann der Reigning MVP mal die zweite Geige in einem Team spielen musste oder sollte vielleicht, wie es jetzt Kevin Durant macht. Ich würde, solange er die Form hält, wie sie ist, Russell Westbrook sein Ding machen lassen, ehrlich gesagt. Ich glaube, Kevin Durant ist gut genug, um auch die zweite Geige spielen zu können. Und ich glaube, das Ego von Kevin Durant ist vielleicht kleiner als das Ego von Russell Westbrook, sodass er mit der Rolle auch klarkommt. Allerdings bin ich mir nicht ganz sicher, wenn man jetzt darüber spricht, wer ist Batman, wer ist Robin, wie man so schön sagt, wer denn dann im vierten Viertel Batman und wer Robin ist. Und da würde ich vielleicht, wenn man sich die Schussauswahl von Westbrook anguckt, dann doch eher dazu tendieren, dass ich Kevin Durant den Ball geben würde. Ja, das ist natürlich schon eine lange Leier bei OKC. Du hast es häufig, es gibt jede Menge Clips im Internet, die zeigen, wie Durant ein bisschen verzweifelt, während Westbrook sein Isolation Harakiri macht im Prinzip. Das ist ja nicht unbedingt ja eine Spielphilosophie, die OKC da auffährt, sondern eine klassische, gib dem besten und talentiertesten Spieler den Ball und dann wird er was Cooles draus machen. Ich hatte jetzt eigentlich auch mal vor, mal wieder einen Blogpost darüber zu schreiben, weil ich mich ehrlich gesagt sehr freue, dass andere Spielphilosophien sehr erfolgreich sind, wie sie bei den Atlanta Hawks vor allem, aber auch in Teilen bei den Golden State Warriors halt zutage treten, erfolgreich sind und es nicht mehr dieses Spiel ist, was Cleveland auch sehr gerne macht, dass man einfach den Ball gibt. Insofern glaube ich, dass die Reintegration gar nicht mal so schwierig sein wird. Sie haben vorher es immer schon gehabt, okay, beide nehmen 25 Schüsse und der Rest fällt halt für die Vögel ab. Insofern, ja, mal schauen. Ja, ich glaube, das würde auch ganz gut dazu passen, was uns ein User per E-Mail gefragt hat, nämlich warum Scott Brooks in der Liga keinen so guten Ruf als Coach genießt. Ein Grund dafür ist wahrscheinlich, dass sich das System von OKC zu sehr auf das Talent seiner beiden Hauptprotagonisten verlässt. Aber wenn du sowieso bald Systeme beleuchten willst, dann kann man das ja als schönes Gegenbeispiel nochmal nennen. Ja, gerade auch, ich meine, ich würde im Hinblick auf diese Frage mich vielleicht noch ein bisschen mehr informieren und ein bisschen das Tape anschauen. Aber wenn du zwei der besten fünf Spieler im Zweifel der Welt hast, wieso nimmst du teilweise, wenn ein Spiel 48 Minuten hat, beide Spieler raus gleichzeitig? Du hast die Möglichkeit, wenn beide auch nur 36 Minuten spielen, dass immer einer der besten Top 5 Spieler dieses Planeten auf dem Feld stehst und du machst es nicht und das ist mir ein absolutes Rätsel. Ja, genauso wie, dass es immer noch so ist, dass sowohl Westbrook als auch Durant contested Shots nehmen müssen. Wenn du ein System hättest, was ordentlich funktioniert und wie du sagst, zwei der besten Spieler laufen darum, müsste es eigentlich so sein, dass du es mindestens hinbekommst, einen von den beiden freizuspielen. Ja. Kommen wir vielleicht zu euren Fragen, die ihr uns ja wieder ziemlich zahlreich habt zukommen lassen über Facebook oder über Instagram. Wir posten ja meist am Tag des Pods, mittwochs oder dienstags nochmal, was für Fragen ihr für uns habt. Da gehen wir jetzt einfach mal einige durch von. David Marx hat gefragt, ob Rudy Gobert und vor allem Rudy Gobert als Starter seit dem Trade von Enes Kanter in Utah tatsächlich den Unterschied macht. Vielleicht ich einfach kurz dazu. Ich glaube, dass es war bekannt, dass Rudy Gobert entfesselt werden musste, dass er, um seine volle Effektivität ausspielen zu können, gepaart werden muss mit anderen Spielern, die gerade auch offensiv ein bisschen potenter sind. In der Defensive macht er das natürlich großartig. Jetzt, glaube ich, Dritter in der Liga oder Zweiter in der Liga schon in Blocks. Man kann natürlich erst von Unterschied reden, wenn das Team wirklich gut wird, aber man kann natürlich wirklich einen Aufwärtstrend verzeichnen. Ja, glaube ich auch. Also Utah spielt ja im Moment, soweit ich das sehe, generell eine ganz gute Defense und haben da so ein bisschen vielleicht ihre Identität gewonnen. Aber Rudy Gobert hat sich ja, glaube ich, letzte Woche sogar als Freak of the Week, als er 24 Rebounds gegen die Tower aus Memphis geholt hat. Ja, da nochmal vielleicht meine 5 Cent dazu, die ich letzte Woche schon gesagt habe. Er ist so ein bisschen das krasse Gegenteil zu Kenneth Faried. Beide standen so ein bisschen schon während der WM im Sommer im Fokus, während der Basketball-WM. Bei beiden hat man gesagt, naja, mal gucken, ob sie die Transition schaffen zwischen internationalem Basketball und NBA-Basketball. Und der Punkt geht deutlich an Rudy Gobert, würde ich sagen. Dennis Prokop hat gefragt, wen wir wählen würden, wenn wir die Qual der Wahl zwischen den beiden Gasol-Brüdern hätten. Da müssen wir natürlich erstmal relativieren, dass wir das natürlich als Fan schwer objektiv beurteilen können. Man muss natürlich überlegen, okay, welches Spielsystem würde man spielen? Braucht man ihn für die nächsten 2-3 Jahre oder nur für die Playoffs? Insofern sind es mittlerweile recht unterschiedliche Spieler. Marc und Power haben sicherlich gemeinsam, dass sie beide im High-Post agieren können, dass sie überdurchschnittliche Passgeber sind. Im Fall von Marc wahrscheinlich sogar mit der beste Center auf, was die Passfähigkeiten betrifft. Allerdings ist Marc halt viel mehr, auch wenn sein Jumper weicher geworden ist, so ein Low-Post-Center, so ein Banging-Spieler. Während Pau halt der Finesse-Part ist. Ne? Ja, und er schreit nicht so viel wie Pau. ja, ich glaube auch, also für die Offensive denke ich, aufgrund der Spiele, die Pau auch in seinem höheren Alter immer noch fähig ist hinzulegen, würde ich Pau Gasol wählen. Allerdings würde ich Pau Gasol nicht in einem Vakuum selber alleine in den alleine die Post-Defense zutrauen. Das würde ich bei Marc Gasol eher machen. Pau Gasol lebt so ein bisschen davon, dass er neben sich Joakim Noah weiß oder Taj Gibson. Deswegen glaube ich, für offensiv, so würde ich es unterscheiden, für offensiv Pau Gasol und für Defense Marc Gasol. Absolut. Ich glaube, man unterschätzt auch den Wert von Verteidigungsleistung häufig. Wir leben immer noch in einer Welt, wo alles so super flashy ist und auch wenn wir jetzt die tieferen analytischen Fähigkeiten haben, muss man einfach sagen, okay, man schaut im Endeffekt doch, okay, wer hat wie viele Punkte gemacht, man guckt vielleicht noch auf die Rebounds, die eigentlich absolut nicht unbedingt ein Indikator dafür sind, ob man ein guter Defensivspieler ist oder nicht, Stichwort Enes Kanter zum Beispiel oder ja, es gibt da jede Menge Spieler, JJ Hickson ist mit der beste Spieler, der Rebounds sammelt, ich weiß nicht wer, aber DeAndre dafür Jordan, katastrophale unheimlich viele Defense Rebounds, unheimlich viele Blocks, aber im One-on-One-Post-Defense gibt es sicherlich bessere, denke ich. Und bei Marc ist das einfach verglichen mit seinem Bruder echt ein Weltenunterschied und das hast du auf jeden Fall richtig erkannt. Kilian Roos, denke ich, sagt, was halten wir von Nate Robinson und den LA Clippers? Sie haben ihn jetzt, glaube ich, zu einem zweiten 10-Tages-Vertrag unterschrieben, genau. Und wann kommen Durant und George zurück? Wo wird McGee spielen? Also eine Dreierfrage direkt. Ja, alles drei Fragen, die man mehr oder minder recht schnell abhandeln kann. Ich glaube, dass Nate Robinson zu den Clippers passt. Aber nur, weil er schon mal unter Doc Rivers gespielt hat. Wenn man sich den Kader anschaut, muss eigentlich bei den Clippers ausgebessert werden. Keine Frage, gerade was die Bank betrifft und die Tiefe des Kaders. Aber nicht unbedingt bei der Point Guard Position, nee, wo du den besten Spieler des Teams und einer der besten der Liga hast. Und wo du vor allem auch mit Austin Rivers jemand hast, der eigentlich das ganz passabel machen könnte. Wieso brauchst du also jetzt einen kleinen, undersized Guard, der Punkte bringt, aber keine Defense? Die hast du eigentlich schon in J.J. Redick und dann auch in Austin Rivers. Da müsste man viel eher gucken, ob man jemand auf der Small Forward, auf der Power Forward-Situation nachbessert. Das ist für mich nicht wirklich verändernd. Das verstehe ich auch nicht. Ich habe am Sonntag, das war das frühe Spiel oder eins der frühen Spiele, so um 9:30, Clippers gegen Golden State Warriors geguckt. Und wenn Hedo Türkoğlu immer noch 20 Minuten für dich spielt, dann hast du da ein Problem und nicht unbedingt auf einer anderen Position. Also ich denke auch, Nate Robinson ist in Ordnung, hast du sicher nichts falsch gemacht, aber nötig wäre es auf einer anderen Position sicherlich mehr gewesen. Bei Nate Robinson wäre es auch echt mal interessant und wichtig, über die NBA und Steroide zu sprechen. Ich glaube, das wäre echt mal ein Thema, wo wir ein bisschen Informationen uns holen müssen, weil ich glaube, dass das ein Riesenproblem ist in der NBA, was absolut nicht adressiert ist. Ich möchte jetzt nicht jetzt unbedingt Nate Robinson auswählen, aber ich habe letztens mal ein Video von ihm gesehen, tatsächlich, der hat einen ganz coolen YouTube-Channel, irgendwie State of Nate heißt der, produziert er ganz gut, war auch mit Isaiah Thomas irgendwo auf Hawaii im Sommer und eine Folge endet damit, wie die am Strand sind, irgendwann ist es dunkel und einfach nur glückselig reden und du siehst so krass, dass Isaiah Thomas komplett bekifft ist. Und dann war noch immer jemand dabei, Terrence Williams ist mittlerweile nicht mehr in der Liga, hat mal bei Houston gespielt, bei Sacramento und so und die Jungs haben da gechillt. Aber zurück zum Thema, ich glaube, dass das ein großes Problem ist in der Liga und auch wenn, LeBron noch so krasse Gene hat, kannst du mir eigentlich nicht erklären, dass dieser Mann einen Körper hat wie Superman in seinen besten Zeiten von Hollywood. Ja, das Thema sollten wir vielleicht wirklich irgendwann mal aufmachen. Ich glaube, neben Steroiden oder leistungsfördernden Mitteln sind vor allem regenerative Substanzen, die nicht erlaubt sind, was man auch zum Beispiel den Fahrradfahrern bei der Tour de France Blutdoping, genau unterstellt, sind da auf jeden Fall ein Thema, weil der Schedule es eben verlangt, dass du in jeder Nacht oder in jeder zweiten Nacht genau wieder diese Leistung bringst und zwischendurch sitzt du, wenn du Pech hast, 8 Stunden im Flieger, hast 5 Stunden gepennt, ab zum Shootaround und wieder musst du gegen die Besten der Welt spielen. Und ich glaube, da gibt's auch die ein oder andere Substanz, die dich entweder wach hält oder deinem Körper vorgaukelt, hätte gestern gar kein Spiel gehabt. Insofern, ich glaube auch nicht, dass die NBA da frei von Fehlern ist. Es wird immer auf Footballern rumgehackt, ganz gerne, oder auf Baseballern. Aber in der NBA wird's auch den ein oder anderen Kandidaten geben. Ja, die anderen beiden Fragen, vielleicht eine, die wir schnell beantworten können. Wo wird JaVale McGee spielen? Ich habe jetzt nichts mehr gehört. Ich habe tatsächlich mal gelesen, dass die Golden State Warriors interessiert waren beziehungsweise einen kleinen Background-Check gemacht haben. und dann aber die Finger von ihm gelassen haben. Ich glaube, dass diese Saison ihn niemand unter Vertrag nehmen wird, weil die guten Teams brauchen jemanden nicht, der Unruhe ins Team bringt und nicht unbedingt spielintelligent ist. Ist wie mit Sam Dellenbär. Da haben auch alle gedacht, als die Knicks ihn gewaved haben, na, da greift doch jetzt irgendeiner zu, dem Big Man fehlt. Kein Mensch hat zugegriffen. Nur weil du 7 Fuß groß bist, heißt das offensichtlich noch lange nicht, dass du dann auch für einen Contender spielen darfst. Und über Durant haben wir eben ja schon ein bisschen gesprochen und über Paul George werde ich gleich gerne in der Sektion sprechen bei Who's Hot, Who's Not, wenn wir die Indiana Pacers huldigen. Insofern kommen wir zu einem Punkt, den wir die letzten Wochen häufiger schon gemacht haben, dass ich mir oder dir besser die Wetten vorstelle, die ich dir schmackhaft gemacht habe zu Beginn der Saison. Diesmal ist es die Atlantic Division, wo auch Toronto, das von uns adoptierte Team, heute spielt. Und da gehe ich einfach mal durch und ohne jetzt mal zu gucken, sagst du am besten mal, was du davon hältst. Bei Boston habe ich dir schmackhaft gemacht, du hast es nämlich auch angenommen, dass Rajon Rondo mehr Assists und Steals, also addiert, averaged als Punkte. Was meinst du? Wie sieht das aus? Ich glaube, das ist so, oder? Also jemand, der 30% von der Freiwurflinie schießt, hat ja mit Punkten nicht mehr viel am Mut. Du könntest natürlich auch sagen, jetzt legt er nur noch im Spielsystem von Dallas ungefähr 3 Assists auf. Mal sehen. Du könntest es noch gewinnen. Momentan liege ich vorne. Seine Punkt-Average liegt bei 8,9. Und addiert hat er zusammen 9,5 Assists und Steals. Also da ist noch durchaus was drin, wenn er ein bisschen mehr punktet oder weniger Assists. Ich werde drauf achten. Bei Brooklyn habe ich dir, da bin ich ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, habe ich dir gesagt, ja, die werden tatsächlich ballern wie die Wahnsinnigen und damit auch noch hochprozentig. Habe nämlich gesagt, dass Joe Johnson, Darren Williams und Mirza Teletovic alle über 40% schießen. Nicht so gut gelaufen. Joe Johnson 36,8%, D. Will 36,2% und Mirza Teletovic sommereiskalte 32,1%. Und die habe ich angenommen und das ist ein Altbier für mich. Ja, das wird nicht mehr wahr werden, weil Mirza Teletovic ist nicht mehr auf aktiv dem Parkett. Bei New York, das wird jetzt allerdings ziemlich böse, weil das hast du angenommen als Fan, habe ich gesagt, Junge, kein Spieler von eurem Team holt über 8 Rebounds und kein Spieler holt über 6 Assists. Ja, gut. Wer führt denn demnach in der Statistik bei den Rebounds? Andrea Bagnani? Ja, wahrscheinlich Jason Smith oder Cole Aldridge oder so. Es dürften auch Spieler, die schon getradet worden sind, hervorkommen. Dellenbär immer noch? Amari. Amari mit 6,8 Rebounds. Boah, Alter. Und wer führt die Assists an? Das wird dann der spanische Point Guard sein. Was legt der so auf dieses Jahr an Assists in der Triangle? 4,7. Also da sieht es so aus, als würde ich mir ein Altbier holen. Dann kommt Philly. Ich habe gesagt, die San Antonio Spurs gewinnen in ihren ersten 20 Spielen mehr Partien als die 76ers in der gesamten Saison. Philly hat jetzt 14 Siege. Die Spurs waren in ihren ersten 20 Partien 15 und 5. Aber das da heißt, ich, Philly da darf Philly kein Team. Ja, kein, ich glaube, kein Philly Spiel wird noch ein, zwei Spiele drauflegen. Ja, kann ich mir vorstellen. Haben jetzt gegen aber die keine Hawks Wette gewonnen. Eigentlich, dass das so knapp ist. Ja, ich bin durchgegangen. Ich dachte, die Spurs kommen vielleicht gar nicht drüber. Aber Philly auch mit mehr Siegen, als wir ursprünglich gedacht haben. Ja, ich glaube, ich hatte 9 auf dem Zettel oder sowas. Ja, mehr Siege, 14, ne? Aber gut. Bei den Raptors ist es wirklich interessant und da können wir nachher auch überleiten, weil es ist ein Team, was super breit aufgestellt ist von den Spielern. Sie haben wirklich viele gute Spieler. Man könnte vielleicht sagen, sie haben zu wenig sehr gute Spieler. Meine Wette ging ein bisschen in die Richtung. Ich habe nämlich gesagt, dass es ganze 7 Spieler über die Saison weg zweistellig punkten werden. Zum Vergleich, bei den Spurs zum Beispiel, sehr ausgeglichenes Team, waren es in der letzten Saison 6. Bei Toronto waren es derer 5. Bisher sind es tatsächlich auch nur 5. DeMar DeRozan 18,8, Lowry 18,1, Lou Williams 15,2, Valanciunas 12,0 und Terrence Ross genau 10. Allerdings, wenn man sich anguckt danach, Greivis Vasquez 9,3, Amir Johnson 9,2, Patrick Patterson 8,3, James Johnson 8,3. Das heißt, es sind echt einige Spieler, tatsächlich bis zu 9, die zweistellig punkten können. Ja, und je näher es in die Playoffs geht, desto mehr werden die Ersatzspieler oder die Bankspieler wahrscheinlich auch spielen. Wenigstens die paar Regular-Season-Spiele, die es dann noch gibt am Ende. Und dann könnten Vasquez und Amir Johnson durchaus auf die 10 kommen. Vielleicht hast du Glück. Ja, ich hoffe also auf das random Vasquez 50-Punkte-Spiel. Vielleicht gibt es das dann auch noch nach Mo Williams und Terrence Ross und alles. Aber gut. Gut, kommen wir zu Who's Hot, Who's Not. Und da müssen wir natürlich ein Team nehmen, wo wir uns letzte Woche schon entschuldigt haben, dass wir die nicht ganz auf dem Zettel haben. Ich persönlich muss sagen, ich hätte richtig viel Angst vor denen, in die Playoffs kommen. Ja, voll. Ist es das Team, was von den Plätzen 5 bis 8 absolut das gefährlichste sein wird, egal wo es landen wird? Indiana ist total unangenehm. Und Indiana ist auch deswegen unangenehm, weil sie nicht nur einen Run haben, sondern auch die Playoff-Erfahrung schon mitbringen. Wir haben sie direkt auserkoren für nächste Woche. Es haben viele Leute gesagt, adoptiert doch Indiana in dieser Woche. Jetzt gleich sind es die Toronto Raptors, aber für nächste Woche ist Indiana dann direkt am Start. Gerade wenn man sich überlegt, dass Paul George angeblich jetzt ein Timetable hat, in den nächsten 3 Wochen wieder zurückzukehren. Wir haben uns häufig schon ein bisschen kritisch oder besser gesagt vorsichtiger geäußert, was seine Rückkehr betrifft. Nach dieser grausamen Verletzung wird er auch nicht 100% fit sein können. Aber wenn man natürlich jetzt die Gedankenspiele ein bisschen zulässt, Paul George auch nur mit 70% auf dem Flügel. Aber nicht als Starter. Ich glaube, das geht dann, jetzt wo es gerade läuft, das geht dann zu sehr zu Lasten von George Hill und Rodney Stuckey und so weiter, was die Touches angeht im Backcourt. Aber wenn Paul George, wie gesagt, wie du sagst, so bei 70% ist und du den als sechsten Mann gegen die zweite Garde von anderen Teams wirfst, das wäre schon nicht so verkehrt. Wenn man jetzt noch bedenkt, dass Indiana auf dem guten Weg ist, Siebter zu werden in diesem Rennen und Cleveland richtig gut spielt derzeit und wahrscheinlich Zweiter werden wird, ist das natürlich krass, weil Indiana ein Team ist, was LeBron überhaupt nicht spielt. Überhaupt nicht. Nee, und auch der Frontcourt Kevin Love wird überhaupt keinen Bock haben, gegen David West zu spielen oder gegen Roy Hibbert oder wie auch immer, wer da gerade die Ellbogen durch die Zone wirft. Also das wäre schon ein heißes Ding. Das ja, also gerade im Hinblick darauf, wie Milwaukee oder also wie jung Milwaukee ist oder wie schlecht Washington gerade spielt und auch Toronto, muss man ganz ehrlich sagen, dass das Team so ausgebufft ist, mit Veteranen gespickt, dass man durchaus die erste Runde gewinnen kann und dann ist natürlich auch vieles drin. Und man darf nicht vergessen, das hast du letzte Woche schon gesagt, Indiana ist eins der bestgecoachtesten Teams in der Liga und das macht in den Playoffs immer so ein bisschen den Unterschied. Also wenn ich mir jetzt überlege, das Game is on the line und ich würde mir aussuchen können, ob Coach Vogel oder David Blatt für mich einen Play calls, würde ich, glaube ich, meinen, dass Vogel die interessantere oder die bessere Variante umzusetzen. Weil im Zweifel J.R. Smith gar nicht hört, was Blatt sagt oder weiß, was dieses Spielzug bedeutet. Und weil Kevin Love und Kyrie Irving noch nie Playoffs gespielt haben. Ja. Oh, das wird interessant. Also ich freue mich. Ein Team, was sonst noch hofft, ein bisschen andere Teams zu ärgern in den Playoffs, sind die Charlotte Hornets, die 6-4 aus den letzten 10 Partien sind, in den Standings auch hochgeklettert. Und man kann jetzt auch durchaus sagen, ihre eigene Zukunft sozusagen, was dieses Jahr betrifft, in der eigenen Hand haben. Sind nämlich 8. jetzt derzeit, halbes Spiel vor Miami. Und damit könnte Charlotte ganz gut in die Playoffs kommen, vor allem weil Kemba Walker wieder zurückkehrt diese Woche. Damit hätte ich eine Wette gewonnen, ach, wenn Quatsch. Miami aus den Playoffs rausfliegt. ja, liegt natürlich, wir hatten sie ja schon adoptiert vorher, liegt natürlich an Mo Williams zum Teil. Also ich glaube, er wurde, glaube ich, ein paar Tage vor der Trade-Deadline nach Charlotte gegeben, soweit ich mich erinnere, aber vielleicht, wenn man das mal zusammenfasst, die Woche vorher auch, ist Charlotte einer der Gewinner der Trade-Deadline, weil dieser Move, Kemba Walker durch Mo Williams zu ersetzen, hat absolut gefruchtet. Direkt Leader des Teams geworden, hat das Team auf die richtige Spur gebracht und wie du schon gesagt hast, es ist jetzt schon, was sind's? Ja gut, ein halbes Spiel vor Miami, aber du hast jetzt die Möglichkeit, den Vorsprung selber auszubauen. Genau, noch 20 Spiele zu reißen bisher in der Saison, also es bleibt natürlich eng. Wo es auch eng bleibt, überraschenderweise, wir waren da ein bisschen voreilig, ist im Westen, wo Oklahoma City natürlich mit Russell Westbrook einen riesen Run hat. Aber ganz klammheimlich ist New Orleans, sind die Pelicans, immer noch genau im Windschatten von OKC, sind gleich auf sogar, hat eine bessere letzte 10-Tage-Streak oder 10-Spiele-Streak mit 8-2 gegenüber 7-3. Und sind durchaus noch im Rennen. Ja, ich wollte auch gerade sagen, also klar, mit Westbrook hatte OKC einen Run, aber 7-3 ist gut, aber auch nicht überragend. Also wir hatten ja sogar mal damit gerechnet in der Mitte der Saison, ja, wenn die alle wiederkommen, dann wird es der 5. Platz oder der 4. Platz. Jetzt wird das schon richtig eng. Und Wie viele Spiele hat Dallas noch Vorsprung? Psst. Vier? Viereinhalb. Naja, das sollte eigentlich reichen. Ja gut, auf 20 Spiele, das ist lang. Also wir kommen jetzt gleich nochmal auf Dallas, beziehungsweise können eigentlich jetzt gerade springen. Es ist nämlich ein Team, was nicht unbedingt heiß ist. Das wisst ihr, das haben auch einige von euch gefragt. Ja, was geht denn da bitte mit Dallas ab? Dallas ist nur 5-5 aus den letzten 10 Spielen. Das ist von allen Teams, die im Westen in die Playoffs kommen wollen, der schlechteste Wert. Und durchaus bedenklich. Bedenklicher ist sogar noch, dass sie aus den letzten 28 Partien 14-14 sind. Also 500. Und das ist einfach für ein Team, das mit sehr viel Hoffnung in die Saison gestartet ist, gerade wenn man jetzt den Trade in der Retro-Perspektive sich anschaut, einfach nicht genug. Und ich also, als Fan habe auch ehrlich gesagt ziemlich Schiss, dass man vielleicht sogar ganz rausfliegt oder. Aber woran liegt das denn? Was würdest du denn sagen? Also ist es nur dieser Rondo-Trade, der nicht offensichtlich noch nicht so gegriffen hat, wie er greifen sollte? Oder ist es Tyson Chandler, der halt doch nicht der Anker ist? Oder ist es Chandler Parsons, der jetzt gerade erst wiedergekommen ist von seiner Verletzung? Oder wo ist da der Sand im Getriebe? Also ich glaube, bei Tyson Chandler muss man das ein bisschen relativieren, weil er jetzt gerade erst von der Verletzung wiedergekommen ist. Die ersten beiden Spiele hat er nicht wirklich viel gespielt. Ich glaube, der wird wieder zu alter Stärke zurückfinden. Bei Chandler Parsons kann man es tatsächlich ein bisschen festmachen, weil der jetzt genau zwischen den beiden Spielsystemen steckt. Ich habe letzte Woche schon gesagt, hey, wenn Rondo immer den Ball hat und sein Ding macht, wird der Tyson Chandler einfache Korbabfolge ermöglichen. Alley-oops und genau. So weiter und so fort. Oder einfach in die Zone und dann halt Kickout und dann wirft dann Dreier. Wenn sie wie vorher spielen und Monta Ellis wie ein Berserker in die Zone zieht, dann wird auch Chandler Parsons einfache Bälle bekommen. Wenn sie aber jetzt so ein Hybrid spielen, wo teilweise Dallas, die auf einem historischen Pace waren zu Beginn der Saison offensiv, nicht mal 95 Punkte machen pro Spiel oder in den Spielen, dann ist er derjenige, dem das am meisten wehtut. Und muss man ganz klar sagen, auch Dirk Nowitzki spielt in letzter Zeit ziemlich schwach. Ich glaube, also das ist auch so ein bisschen das, was mir Sorgen bereitet, ist, dass Rondo die Defense nicht so krass besser macht, als dass er die Offense aber schlechter macht. Ja. Und das ist so ein bisschen das Problem, wie du schon gesagt hast, diese Pace am Anfang der Saison, klar war, dass sie die nicht halten konnten, aber sie hätten auf einen ähnlichen Scoring-Wert wie die Golden State Warriors gehen können, mit fast 110 Punkten pro Spiel. Und das ist nun alles nicht mehr. Und ich meine, man hat die ein oder andere Schwachstelle in der Defense und wenn du dann vorne nicht mehr so überragend scorst, dann wird es halt 14-14. Ich meine mal, wir werden noch sehr viel hin und her gehen müssen jetzt im Run bis zu den Playoffs, weil man kann natürlich jetzt auch ganz einfach sagen, okay, aber Dallas ist nur 2 Niederlagen hinter den Clippers auf Rang 5 und Portland hat jetzt ihren zweitwichtigsten Spieler im Zweifel verloren mit Wesley Matthews. Was ist mit denen? Also ich meine, da ist noch viel Bewegung drin und wir haben häufig genug gesagt, ein Team, das von Rick Carlisle gecoacht wird, sollte man weder vor noch oder insbesondere nicht während den Playoffs ausschließen. Man hat das letztes Jahr gesehen, als das Team fast den dann Meister, die Spurs, zu 7 Spielen gezwungen hat und fast rausgeworfen hätte. Da ist noch viel Wasser, was den Rhein runterfließen wird bis dahin und bedenklich ist es aber auf jeden Fall. Ein weiteres Team, was nicht so gut ist, sind natürlich die Toronto Raptors. Die werden wir nachher ganz genau beleuchten. Und auch Milwaukee und Washington hatten wir letzte Woche schon mehr oder minder in dieser Passage drin. Und das ist für beide Teams natürlich alles andere als erfreulich. Insbesondere, wenn es darum geht, sich irgendwie eine vernünftige Position zu erkämpfen. Toronto würde sich natürlich jetzt freuen, wenn sie den 4. Rang vor Washington behaupten könnten, weil in Toronto ist richtig viel Homecourt angesagt in den Playoffs. Das stimmt. Ich glaube, bei Milwaukee liegt es daran, was wir auch letzte Woche schon gesagt haben, ist, der Trade hat denen nicht gut getan, dass Brandon Knight eben das Team verlassen hat zugunsten von Michael Carter-Williams. Das hat jetzt noch nicht so gefruchtet. Wenn es ein Zukunftsmove sein sollte, okay. Und sie haben ja die Sicherheit, dass sie wahrscheinlich nicht aus den Playoffs rausfliegen. Bei Washington bin ich mir nicht so ganz sicher, an welchen Faktoren es alles liegt. Das hatten wir auch schon mal näher beleuchtet. Einer der Gründe, den wir rausgestellt hatten, war der Coach. Dass es da eben auch nicht reicht, um eben wie noch am Anfang der Saison unter den Top 3 Plätzen der Liga im Osten zu landen. Und anders als sonst haben wir jetzt noch eine Anmerkung zu machen, die sich nicht auf ein Team bezieht, sondern auf einen Spieler. Oh ja, Hassan Whiteside. Hassanity ist ein bisschen unangenehm aufgefallen, für ein Spiel suspendiert worden. Das hat sich durch die letzten zwei Wochen, würde ich mal sagen, schon so durchgezogen mit so kleinen Rangeleien auf dem Court, off-Court oder so ein paar, sage ich mal, Statements, die er off-Court abgegeben hat. Und man hört so, dass es nicht das erste Mal war, dass er unangenehm aufgefallen ist, so wie die Amerikaner sagen, Immaturity ihm vorgeworfen wird. Also, dass er nicht so ganz weiß, wie er mit seinem NBA-Fame umgehen kann. Und man muss dazu vielleicht sagen, das ist jetzt nicht erst der erste Anlauf und er ist auch, wie du vorhin schon mal gesagt hast, jetzt nicht mehr 19 Jahre alt. Insofern kann es auch gut sein, dass dich sowas irgendwann aus der Liga bringt. 10 oder 12 Rebounds hin oder her. Definitiv, gerade wenn jemand wie Dwayne Wade, das Gesicht der Franchise, nach dem Spiel sagt, dass das jetzt bei Hassan Whiteside liegt, halt die Reaktion zu zeigen und dass es keinen Veteran Advice mehr geben wird aus dem Team, das sei schon extrem viel passiert. Und damit solche Worte fallen, wobei es ja bei Hassan Whiteside eigentlich sehr gut läuft, da gibt es keinen Welpenschutz mehr einfach. Und da muss er jetzt zeigen, dass er ja auch ein reifer Spieler sein kann und nicht einfach ein Spieler, der irgendwie die 2K-Programmierer anspricht, dass sein Rating zu schlecht sei. Ich glaube, das stößt auch bei einigen Leuten echt schlecht auf, gerade bei älteren Spielern, die mit sowas nichts mehr am Hut haben, für die das eine absolute Profession ist, ja, und die das Ganze professionell angehen wollen, ist so ein Typ, der dann mal eben irgendwie denkt, er könnte die Liga in Rebounds anführen, ein Dorn im Auge, und damit macht man sich keine Freunde. Ja, voll. Und gerade bei einem Team wie Miami, die jetzt an der Trade-Deadline mit Dragic Umstrukturierungen erstmal verkraften müssen oder sich daran gewöhnen müssen, dann hat sich Chris Bosh verletzt, wobei man hört, diese Saison wird es natürlich nichts mehr. Ab September darf er wohl wieder Basketball spielen, aber das ist auch noch ziemlich weit weg. Dann ist einem Dwayne Wade, der gewinnen will und in die Playoffs will, natürlich nach allem, aber nicht nach einem Typen, der meint, er müsste nach ein paar guten Spielen schon meinen, er wäre der Macker im Team. Bevor wir zu unseren Awards, wöchentlichen Awards kommen, noch zwei Verletzungen. Brandon Knight hat sich ist umgeknickt, hat sich den Knöchel verletzt, ist erstmal raus, man weiß noch nicht genau wie lang. Und Joel Embiid hat sich mit seiner Fußverletzung nach wie vor oder tut sich nach wie vor schwer, was sein Rehab betrifft, ist wieder in einem Walking Boot, ist also geschient quasi wieder der Fuß. Deine 2 Cent dazu? Habe ich nicht, weil ich Joel Embiid noch nie habe spielen sehen. Ich habe keine Ahnung, ob er den First-Round-Pick wert war, ob es wert ist, andere Assets zu traden und als Philadelphia auf ihn zu bauen. Ob er überhaupt Trade-Value noch bei anderen Teams hat oder ob er jetzt schon abgestempelt wird als jemand, der nie fit wird. Und er ist ja auch jemand, der jetzt nicht unbedingt off-court durch Professionalität aufgefallen ist in den Zeiten, wo er auf der Bank gesessen hat. Ich habe wirklich überhaupt keine Meinung zu Joel Embiid, muss ich sagen. Also ich habe schon eine Meinung, aber ich habe keine Meinung dazu, ob er jetzt wirklich der Franchise-Player wird, den sie sich erhofft haben, weil dazu hat er jetzt einfach ein Jahr kein Basketball gespielt. Wehen da eventuell bei ihm sogar mehr rote Flaggen als bei der Kommunistischen Partei in China? Ja, auf jeden Fall, glaube ich, schrillen die Alarmglocken im Front Office, das denke ich schon. Ein Walking Boot, vorher, was waren es, Gewichtsprobleme, davor auch die Verletzungen, die ihn schon gezwungen haben, in der Saison gar nicht zu spielen. Nicht, dass es bald heißt, er hat doch nicht mehr so viel Spaß am Basketball Das Free Marihuana ist auch nicht so gut. So. Ja, oder dann, ja. Naja. Also wenn bei großen Leuten irgendwas am Fuß ist, ja, dann würde ich mir generell Sorgen machen. Und wenn derjenige auch vorher noch mit Gewichtsproblemen zu kämpfen hätte, dann spätestens würde ich da doch genauer drauf gucken, wenn ich gerade dabei bin, meine Franchise umzustrukturieren. Ja, gerade weil das Front Office der 76ers natürlich unter Druck ist, dass jetzt die Draftpicks auch sitzen, die sie halt jetzt in jahrelanger Arbeit, sag ich mal, sich oder Nichtarbeit sich akkumuliert haben insgesamt. Insofern bin ich interessant, welcher Spieler dann nächstes Jahr aufs Parkett laufen wird. Ja, vor allem vielleicht noch ein Satz dazu. Total interessant, wenn man sich den Draft jetzt anguckt im neuen Jahr. Ich hatte es schon mal gesagt, die beiden aussichtsreichen Prospects sind Towns und Okafor. Willst du jetzt als Philly nochmal, weil du dich nicht auf Embiid verlassen kannst und Noel immer noch nicht ein Superstar geworden ist oder nur in Anführungsstrichen solider NBA-Spieler, nochmal einen großen draften? Also 3-7-Futter? Vielleicht kriegst du ja für 2028 einen First-Rounder von Dallas. Vielleicht, ja. Und es wird trotzdem schlecht. Naja, kommen wir zu unserem Freak der Woche, der wie immer gebührend begrüßt wird. Du bist im Prinzip für deine Arbeit, für deinen Arbeitgeber der Freak der Woche. Insofern hast du diese Woche leider nicht die Zeit gehabt, zwei Spieler rauszusuchen. Aber das ist natürlich gar kein Problem. Ich sag dir einfach, welche meine sind, und dann sagst du, ob ich komplett einen an der Waffel habe oder ob das absolut nachvollziehbar ist oder ob vielleicht andere Spieler das besser verdient hätten. Mein Freak der Woche wäre Anthony Davis. Ich habe hier eben schon absolut Hass abbekommen, nicht von dir, aber von einem Kumpel von uns, der sagte, sag mal, bist du denn noch tief im Karneval? Russell Westbrook ist eine laufende Atombombe, und man muss dazu sagen, wir haben ihn zwei Wochen hintereinander als Freak der Woche, Freak of the Week gekürt. Deshalb, Anthony Davis hat tatsächlich auch der Record einen Ausschlag gegeben, dass sie sogar die letzten 10 Spiele besser performt haben als OKC. Hat mir sehr imponiert, und Anthony Davis reift vor unseren Augen zu einem der besten Spieler der Welt. Ich habe mir das Spiel mal angeguckt gegen Milwaukee, wo er jetzt mit 43 Punkten sein Career High hatte. Da hat er 17 von 23 aus dem Feld geworfen, ganz locker entspannte 73,9%. Und hat da von diesen 17 Würfen aus dem Feld gefühlt 15 super butterweiche Jumper aus der Mitteldistanz versenkt. Und das ist wirklich ein Feld, wo er diese Saison extrem dazugelernt hat. Ja, 27, 5, 10 und 3,5 Assists und 3,3 Blocks. Du hast es zum Glück aufgeschrieben, in 4 Spielen ist schon aller Ehren wert. Deswegen keine Gegenwehr und kein Veto von mir an dieser Stelle. Ich habe es letzte Woche, und damit kommen wir zu unserem nächsten Award, dem Stinker der Woche, schon mal erwähnt. Ach so. Dass ich ab und zu bei YouTube in Schwierigkeiten komme, wenn ich mich in, Diskussionen verwickle. Und da hat jetzt einer gesagt, unter diesem Video von Anthony Davis, er ist jetzt schon einer der besten ever. Und ich habe gesagt, ja, hier, disrespecte mal nicht Karl Malone, Charles Barkley, Dirk Nowitzki und so, was ist los mit dir? Dann hat Google mir gesagt, sie haben 30 Nachrichten und 15 Leute haben halt Hate gegen mich gegeben und gesagt, nein, stimmt gar nicht, Anthony Davis schon richtig gut. Auch schlechte Publicity ist gute Publicity. Eben. Und einer, der den ich da verteidigt habe, ist tatsächlich der Stinker der Woche. Es ist Dirk Nowitzki. Von den Dallas Mavericks. Unser aller Junge, aber deiner im Speziellen. Hättest du gedacht, dass er im gesamten Februar, das sind also jetzt nicht nur diese Woche, sondern 16 Spiele, nur 14 Punkte geaveraged hat, bei 42% aus dem Feld, 32% von Downtown, das ist nicht gut. Das sind, da kommen wir später nochmal zu, fast Jonas Valanciunas Züge, die Dirk da an den Tag legt. Ich glaube, Dirk mag Rondo nicht. Überhaupt nicht. Das mag jetzt nicht der alleinige Grund sein, dass das Spielsystem sich verändert hat, aber ich finde es total untypisch. Gerade from Downtown, was hast du da stehen? 32%. Normalerweise nimmt er sich ja wirklich die, wenn er so ein bisschen später in die Offense kommt, also ein bisschen nachrückt, sage ich mal. Den Trailer-Dreier. Genau, den Trailer-Dreier. Der wird zurückgekickt zum Top of the Key und Dirk nimmt sich den. Das sind ja eigentlich wirklich sichere Dinge. Andere irgendwelche Contested-Dreier oder nicht so aussichtsreiche nimmt er sich ja gar nicht. Und dass da 30% bei rumkommen, plus die schlechten Zahlen aus dem Feld, ist völlig untypisch. Ich hoffe nicht, dass es ein Hinweis ist auf den weiteren Decline, vielleicht so langsam in Richtung Karriereende. Vor der All-Star-Break war er wirklich super effizient auch. Das hat man gesehen. Dirk Nowitzki kann nach wie vor immer noch seinen eigenen Schuss kreieren, macht das diese Saison allerdings wesentlich weniger als früher. Da hat man einfach gesagt, okay, ISO so halb links oder halb rechts, 10 feet, 12 feet away vom Korb. Und dann macht er seinen Jab-Step und steigt hoch. Und das macht er nicht mehr so viel. Das macht er tatsächlich jetzt nur noch hauptsächlich an der Freiwurflinie. Wenn sie einen Pick-and-Pop switchen und der Point Guard ihn deckt, dann hat er nämlich den Höhenvorteil und da fühlt er sich dann comfortable. Ein wirkliches Post-Up-Matchup sieht man sehr selten jetzt mittlerweile nur noch von ihm. Und Ich frage mich, ob da vielleicht auch, weiß ich nicht, ein bisschen Fatigue sozusagen eine Rolle spielt, weil das sind Quoten, die man eigentlich nicht gewohnt sind von ihm. Meinst du, das hat was damit zu tun, dass er vor der Saison auch schon mal gesagt hat, dass er seinen Schuss angepasst hat, weil er sagte, ich komme nicht mehr so hoch vom Boden weg wie früher, ich musste jetzt meinen Winkel, den er sich jahrelang in mathematischer Perfektion mit Holger Geschwindner antrainiert hat, ein bisschen verändern, also den Release ein bisschen höher ansetzen. Weiß ich nicht, wenn dann dazu kommt, dass dein Körper vielleicht schon doch ein bisschen kaputt ist von den 60 Spielen, die nun schon hinter dir liegen, dass du dann vielleicht ein bisschen unkonzentrierter bist und dich nicht mehr auf die Motions, so, die du hast, verlassen kannst, weil du eben einen neuen Schuss hast. Vintage Dirk, sich dann da auch ein bisschen selber auf die Schippe zu nehmen. Noch. Aber es stimmt, er hat sich tatsächlich ein bisschen justiert. Man sieht das, wenn man viel Dallas Basketball gesehen hat, dass der Release oder dass er den Ball ein bisschen höher ansetzt. Mhm. Und das hast du häufig aber auch bei Shootern, die dann eben den schnellen Release haben wollen. Ich habe das bei den Splash Brothers, sieht man das natürlich extrem, dass sie den Ball fangen und auch schon recht oben haben, wenn sie ihn fangen, sodass der Weg wirklich einfach wupp aus einem Guss. Und das versucht Dirk häufiger, aber es sehe ihm nicht ähnlich, wenn er das nicht vielleicht schon eigentlich in der Offseason sich angewöhnt hätte, dass das jetzt in der Saison so ein Slump ist. Muss man sehen, ob es dann den Bounceback gibt. Ich hoffe es natürlich, spätestens in den Playoffs erwarte ich eigentlich, dass er dann nochmal eine Schippe drauflegt. Ich drücke die Daumen. Spiel letzter Woche war dann auch Dallas in Portland. Hätten wir ein besseres Spiel auswählen können, weil Dallas hat gut auf den Sack bekommen. Nicht so schön anzusehen. Ich habe es nicht gesehen. Wir haben wohl gesagt, dass es halt schwierig ist, dann in Oregon halt zu spielen. Rose Garden. Im Rose Garden. Und das war es dann auch. Dallas hat da keine Schnitte gesehen. Diese Woche haben wir uns aber deshalb wohlwissend ein paar Spiele ausgesucht, nämlich den verrückten Montag. Ja, wohl dem, der am Dienstag frei hat. Am Montagabend oder in der Nacht von Montag auf Dienstag Cleveland gegen Miami, Homecoming für LeBron, OKC gegen Dallas und Toronto, Indiana. Alles Teams, die total interessant sind. Die einen kämpfen um die Playoffs, die anderen kämpfen um die vorderen Plätze, die anderen kriegen vielleicht einen MVP wieder zurück. Also da ist schon einiges gebacken, denke ich. Gut, dass du mich nicht fragst, ob ich um Altbier wette, ob Dallas das gewinnt. Wettest du mein Altbier, dass Dallas das gewinnt? Eigentlich darf ich halt nicht Nein sagen als Dallas-Fan. Das ist wie dieses Deutschland spielt gegen Holland. In Dallas. Wie geht's aus? Ja, und wenn da einer sagt, ja, Holland gewinnt 3-1, dann guckst du ihn komisch an. Ja, komm. Scheiße. Na gut, Deal. Dann hoffe ich, dass bis dahin, weiß ich nicht, Dirk zu Obelix wird und in den Jungbrunnen fällt oder weiß der Geier was, sich mal 3,5 Rebounds holt pro Spiel. Mal schauen. Oh je. Bevor wir die Toronto Raptors adoptieren und euch mit allem versorgen, was ihr wissen wollt über die, wollt ihr bestimmt erstmal wissen, was eigentlich mit diesen Basketballkarten los ist. Genau, das ist schon ein bisschen her, dass ein User uns gefragt hat, könnt ihr darüber mal was erzählen? Wir haben es alle mal gesammelt irgendwann, 90er, 2000er, je nachdem, wie alt ihr seid, habt ihr mit Basketballkarten die ein oder andere Erfahrung gemacht. Ich habe daraufhin versprochen, dass ich mich mal ein bisschen informiere. Da war letzte Woche kein Platz für. Deswegen hier mal 2 Minuten was dafür. Also, die es mal gesammelt haben, werden die Firmen, die ich jetzt nenne, die noch kennen. Das sind zum Beispiel, welche Firmen jetzt aktuell immer noch eine Lizenz haben. Topps, Fleer, Upper Deck und Panini America, die bei uns nicht so richtig groß waren. Upper Deck, so wie ich gelesen habe, hat aber allerdings keine Logo-Lizenz im Gegensatz zu den anderen, dafür aber eine exklusive Lizenz an Michael Jordan und LeBron James. Wie auch immer man sich sowas holt. Gibt nicht mehr Spieler in der NBA. Ja, weiß ich auch nicht. Gerade bei finde ich total schwachsinnig, wenn du so eine exklusive Jordan-Karte rausbringst, aber bei mir war es damals so, dass du erst dann wirklich Spaß hast, wenn du aus jedem Team wirklich den kompletten Kader gesammelt hast und wenn dann nicht die Logos drauf sind und so, finde ich das Panini-Effekt. Ja, finde ich das irgendwie nur halb so witzig. Wissenschaftlicher Begriff. Ja. Ja, auf jeden Fall Topps und Fleer, gerade in den USA sind da wohl immer noch die Marktführer. Ich habe mir dann die Entwicklung mal so ein bisschen angeguckt und Topps, einer der Marktführer, 2000 angefangen, digitale Karten auf den Markt zu bringen. Das heißt, die alten Basketballkarten, so das Haptische, was man so in der Hand hatte, haben sie wohl mit im Zuge des der digitalen Revolution mit Internet, Social Media und hast du nicht gesehen, dann irgendwie nicht mehr als so profitabel angesehen. Das hat 2009 Stampy, heißt die Firma, habe ich vorher noch nie gehört, wohl weitergeführt. Wurde aber 2012 dann eingestellt nach einer relativ unerfolgreichen Dekade und seitdem versuchen Topps und Panini Basketballkarten auf iPhones und Smartphones durch Apps zu bringen. Peinlich. Ja, ist wirklich peinlich. Ich hätte echt Bock, ehrlich gesagt, das mal wieder zu machen. Ja, voll. So. Weißt aber du, irgendwie doch nicht ein Glitzer-Logo von den Clippers oder sowas? Ja, ich habe sogar da hinten ein paar, was ich mal zum Geburtstag gekriegt habe, ein paar All-Time-Karten von den New York Knicks noch hängen in einem Rahmen. Aber das finde ich Willis total... Willis Reed und so. Willis Reed und so, ja klar, Clyde und so weiter und so fort. Mark Clyde. Jackson bei uns, Patrick Ewing. Naja, aber ich finde es total langweilig und blöd, das auf iPhones oder Smartphones zu machen. Also, dass du dich dann durch deine Spieler durchscrollst und ja, dann klar. sagst, gut, den habe ich mir irgendwie noch dazu geholt und den. Klar ist das vielleicht ein bisschen schöner aufbereitet, was Stats angeht, aber darum geht es beim Basketballkartensammeln, finde ich nicht. Ich finde das schön, wenn du die halt so in der Hand hast. Und ja, das findet man heute, vor allem in Deutschland, meist nur noch über eBay, also so eBay-Kleinanzeigen oder irgendwelchen Tausch- und Sammelbörsen. Ihr werdet das nicht mehr wie früher an jedem Kiosk finden. Die Zeit ist leider vorbei. Jetzt werden aber vielleicht manche von euch sagen, naja, ich habe noch so viele gut erhaltene Basketballkarten aus den 90ern. Sind die eigentlich total was wert? Kann ich das bei eBay richtig zu Kohle machen? Dem ist leider nicht so, lieber Phil, auch wenn du mich gerade so hoffnungsvoll anguckst. Denn, und das, was ich so gelesen habe auf diesen Sammelbörsen, ist es so, dass in den 90ern und 2000ern der Markt so geflutet worden ist mit Basketballkarten, dass im Grunde fast keine seltenen Karten mehr gibt und auch nicht mehr jeder eine eingeschweißte ohne Farbverblassung und Risse und was weiß ich und Knicke im Keller hat, denn nur dann wird ein Sammler wirklich scharf drauf. Das zeigt, und das vielleicht noch zum Abschluss, die wertvollste Karte im Basketball, sagt man, ist die Rookie-Card von Michael Jordan und zwar rausgegeben von Beckett damals. Die wurde vor 2 Jahren für ungefähr $100,000 versteigert, aber dann wirklich so eingeschweißt wie die Mona Lisa und da hat noch nie jemand irgendwie einen Fingerabdruck drauf gelassen. Die teuerste Sportkarte an sich, und wie soll es anders sein, aus den USA, ist die Baseball. Rookie-Karte von Babe Ruth und zwar, bevor er zu den Yankees gegangen ist, gab es eine einzige Karte von den Orioles und diese Karte ist für 500.000 bei einer Versteigerung über den Ladentisch gegangen. Ja, wie gesagt, ich hatte es gerade schon mal angesprochen, um solche Preise zu erzielen, muss die Karte halt, wie die Sammler sagen, eine Perfect 10 sein. Also da darf kein Knick und kein Riss und nichts dran sein. Aber das wird wahrscheinlich, um da nochmal alle zu enttäuschen, bei euren Sean Kemp, Detlef Schrempf und Gary Payton Karten nicht so der Fall sein. Michael Oliver Candy, erster Pick. Schön. 3 Cent wert. Ich hatte damals einen Kumpel, der nur Basketballkarten gesammelt hat. Der war unheimlicher Fan von Shotblockern und wollte alles von Mutombo und Sean Bradley haben. Da war es dann für mich immer einfach, die richtig guten Spieler zu kriegen. Und du sagtest, no, no, no, young person, no. Ja, wir sind natürlich auch, wir freuen uns eigentlich immer, der Pod zu sein, der euch diese Trivia, diese Basketball, geballte Basketball 100% sozusagen immer ein bisschen näher bringt. Letztes Mal haben wir ein bisschen über hässliche Spieler gesprochen, nochmal zur Klarstellung, das sollte natürlich jetzt nicht heißen, dass wir die hübschesten Menschen der Welt sind. Wir sind nicht Cristiano Ronaldo, aber trotzdem, glaube ich, hat man ein gutes Recht, sich ein bisschen lustig zu machen und alles nicht immer total bier ernst zu nehmen. Deshalb natürlich auch an euch oder an dich erstmal die Frage, wer hat die hässlichsten Suits? Ist das Craig Sager oder Clyde Frazier bei euch von den Knicks Reporting? Sager, Clyde doch nicht. Clyde Frazier hat so hässliche Sachen an, Mann. Ja, gut, aber hast gesehen, was Frazier. Der zum All-Star-Game angezogen ja, hat? Das lebte dem, fast noch ja, im Wald Swag, vorher. Mit dem Swag läuft er halt seit den 70er Jahren rum. Oh, da Mann. Kann ich nichts gegen sagen. Okay, na gut. Aber Craig Sager übrigens Hut ab, dass er wieder zurück ist nach seiner schweren Krankheit. Die Toronto Raptors sind Vierter im Osten, aber sind mightily am struggeln. Tun sich echt schwer. 1-9, ich habe es eben schon erwähnt, in den letzten 10 Spielen. Insgesamt 38 Siege gegenüber 26 Niederlagen. Sind allerdings ein halbes Spiel hinter Chicago in den Standings und 2 vor Washington. Ich habe es eben schon erwähnt, wäre echt wichtig für die, gerade mit den Fans im Rücken, Homecourt zu haben in der ersten Runde. Und wir gucken uns mal an, wie sie eine wirklich schwere Woche verbracht haben. Mittwoch zu Hause gegen Cleveland, dann auswärts gegen Charlotte, sonntags gegen OKC und dienstags gegen die Spurs. 4 Niederlagen in Folge. Und wie immer gehen wir kurz die Spiele ein bisschen durch und dann gucken wir uns generell an, was so Probleme oder Vorteile und Nachteile der Toronto Raptors sind. Beginnen wir mit dem Spiel Mittwoch zu Hause gegen Cleveland. Das ging verloren. High-scoring Game 120 zu 112. Vielleicht eins vorweg, und das sagt auch schon einiges über das Team aus. Wenn Toronto das vierte Viertel im Rückstand beginnt, das war bei 21 Spielen der Fall, haben sie 18 verloren. Das heißt, das ist ein Team, was sehr schnell, sehr schlecht zurückkommt, kein Comeback-Team. Und gerade in Bezug auf die Playoffs ist das natürlich nicht unbedingt ein gutes Zeichen, oder? Ja, das wollte ich gerade sagen. Also in der Regular Season kannst du das vielleicht noch so ein bisschen verstecken, aber in den Playoffs wird es keine Blowouts mehr geben. Das Spiel wird langsamer, das Scoring wird geringer, die Spiele werden im vierten Viertel entschieden. Den Stat hatte ich jetzt nicht auf dem Zettel, den finde ich wirklich erschreckend, muss ich sagen. Neben einem anderen Stat, zu dem ich nachher nochmal kommen werde. Ja, nur drei Teams im Osten sind tatsächlich schlechter. Das ist Philly, New York, und das dritte habe ich jetzt nicht auf dem Schirm. Also nach Rückstand tut sich Toronto extrem schwer. Das war natürlich auch bei Cleveland jetzt bedingt dadurch, dass sie ohne ihren Aufbau und Lowry gespielt haben, und auch, ich bezeichne jetzt Terrence Ross auch nicht extra als Verteidiger, weil meiner Ansicht nach ist das nicht unbedingt eine seiner Qualitäten. Ich bin aber ohnehin kein großer Fan von Terrence Ross. Insofern wird man mir das vielleicht jetzt vorhalten können, dass er ja wohl vielleicht doch verteidigen könne, konjunktiv. Wenn du dann natürlich gegen LeBron und Konsorten spielst, hast du es schwer, und das hat man gesehen. Cleveland hat 51% aus dem Feld geworfen, und das war diese Woche konstantes Problem von Toronto, dass die Gegner einfach eine zu große oder hohe Field Goal Quote haben, dass es ihnen zu leicht gemacht wird, unterm Korb besonders, und das war definitiv ein Problem. Positiver Lichtblick, Jonas Valančiūnas, der Center, hat geglänzt als Low-Post-Option, 12 ja. von 17 aus dem Feld. Und hat sich dann nochmal gegönnt, auch LeBron James einen Flagrant zu verpassen. Ja, aber das ist leider auch, so sehr es ein Lichtblick ist, so selten ist es auch. Da komme ich dann, oder das sehen wir in den anderen Spielen jetzt. Es gibt auch durchaus Spiele, und in der letzten Woche dann zuhauf, wo Valančiūnas dann auch mal nur 4 Field Goal Attempts hat oder mal 2 oder mal 6. Dazu kommt dann noch, dass Amir Johnson jetzt nicht gerade als Offensive Weapon bekannt ist. Das heißt, dein Frontcourt, um das nochmal anzuwerfen, vielleicht, was du gerade gesagt hast mit den Playoffs, das Spiel wird langsamer, du musst dich mehr auf deinen Frontcourt verlassen in den Playoffs. Da ist dann natürlich nicht so klasse, wenn Valančiūnas und Amir Johnson nicht so unbedingt reliable sind. Ja, total. Bei Amir Johnson ist es bekannt. Vielleicht, ich fände es interessant, mal eure Meinung auch zu hören. Was haltet ihr von Amir Johnson? Ich bin ehrlich gesagt ein Fan von ihm, weil ich glaube, dass er sein Spiel wahnsinnig unterbewertet wird. Amir Johnson ist einer der besten Verteidiger auf den großen Positionen, die es in der gesamten Liga gibt. Amir Johnson ist vielleicht einer der besten Pick-and-Roll-Verteidiger der ganzen Liga, weil er wahnsinnig schnelle Füße hat. Und obwohl er halt recht dünn ist, steht er auch seinen Mann eigentlich im Low-Post. Und das macht ihn halt zu einem Spieler, den du spielen lassen musst. Das hat er jetzt in dem Fall auch gemacht gegen Cleveland. 31 Minuten auf dem Parkett gestanden, 1 von 6 offensiv, ja, non-factor. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, das ist in Ordnung. Also er muss natürlich versuchen, seine offensiven Möglichkeiten zu maximieren. Ja, also wenn du 10 Punkte aus dem rausbekommst oder meinetwegen 12, 5 von 7 oder sowas, irgendwelche Durchstecker und Dunks, Putbacks, ist das super. Aber von ihm kannst du nicht erwarten, dass er offensiv super viel macht. Für ihn werden gar keine Plays gelaufen. Und da genau kommt Valančiūnas rein, wo du meintest, das muss eine reliable, zuverlässige Low-Post-Scoring-Option sein, und die muss er jedes Mal eigentlich an den Mann bringen. Ja, das wollte ich sagen, weil sonst, wenn du dich nur auf deine beiden Guards verlässt oder beziehungsweise auf DeRozan und Lowry, dann zwingst du die Defense ja nicht drin zu bleiben, wenn keiner von den beiden scored. Also wenn du weißt, Valančiūnas und auch Amir Johnson werden nicht über 5 Field-Goal-Attempts haben, dann nimmst du das gerne in Kauf und stellst dich nur um die Dreierlinie rum. Wenn du aber weißt, dass Valančiūnas einen guten Tag hat, so wie jetzt, dann gibt es halt freie Würfe für die Guards. Da hast du mir genau das Stichwort genannt. Damit kommen wir vielleicht auch schon zum zweiten Spiel gegen Charlotte, das 103 zu 94 verloren ging. DeMar DeRozan nennt sich ganz gerne oder wird ganz gerne als Mini-Kobe genannt. Und ich finde das ganz passend, bevor du mich jetzt schlägst, in dem Sinne, als dass er ein High-Volume-Shooter ist. Da hören dann vielleicht auch die Vergleiche schon auf. also versteht mich nicht falsch. Das ist DeMar DeRozan ist ein sehr guter Zweier. Er hat, er kann durch seine Athletik bedingt extrem gut zur Foullinie ziehen, wenn er das denn tut. Er hat im Spiel gegen Charlotte 30 Punkte gemacht mit 26 Würfen, nur 2 Free Throw Attempts, also Freiwürfe. Und nur 3 Assists. Und das ist ehrlich gesagt zu wenig, gerade wenn du so eine fehlende Balance hast im Scoring oder auch bei den Würfen. Weil wenn dann noch Lowry 22 Würfe nimmt, ja, hast du 48 Würfe. Das sind über 50% aller Würfe, die dir zur Verfügung stehen als Team. Und da kann auch dann kein anderer Spieler in Rhythmus kommen. Nee, überhaupt nicht. Und dann zeigt sich das nämlich genau, dein Frontcourt, Jonas und Amir Johnson haben zusammen 8 Field Goal Attempts. Absolut. Gegenüber 48 von den beiden. Ja. Das ist schon krass. Das ist echt krass. Ja, da, und da passt das Wort krass dann tatsächlich, weil das ist wirklich ein Riesenunterschied, genauso wie es auch einen Riesenunterschied am Brett gab. Da haben die Raptors den Battle of the Boards 56-32 verloren, wurden komplett verprügelt von Kid Gilchrist, Jefferson und Co. Und dann kannst du das Spiel nicht gewinnen. Nee, das darf nicht passieren, das stimmt. Das dritte Spiel gegen OKC war dann wohl knapper, 108-104. Auch da wieder DeMar DeRozan, 24 Punkte, 22 Würfe. Hat wieder nur 2 Freiwürfe genommen im gesamten Spiel. Und gerade wenn du auf der 2 gedeckt wirst von jemand wie Andre Robertson, der ein sehr guter Verteidiger ist, aber bei den Referees noch nicht wirklich die Credibility hat, sage ich es einfach mal, also halt das Vertrauen, dann musst du da Foul Calls ziehen. Also ich habe das jetzt, wenn man sich erfahrene Spieler, Veteranen anschaut, die kriegen Foul Calls, auch wenn mal hier und da kein Foul ist. Das ist dieses Armwerfen, was James Harden halt macht, der kriegt halt dann 4 Foul Calls pro Spiel, wo du wenig siehst oder es zweifelhaft ist zumindest. Und sowas muss DeRozan auch machen. Ich sag jetzt nicht, dass ich ihn ermunter, dass er halt irgendwie Foul schindet, aber du musst auch einfach mal clever sein und wissen, wie du an die Linie kommst. Gerade wenn die anderen keine gute Nacht haben. Kyle Lowry 5 von 15, Valanciunas, der ja wirklich aus allernächster Nähe wirft, 4 von 11. Ja. Wieder outgereboundet, 49-33. OKC mit 51,2 aus dem Feld, Prozent aus dem Feld. Das sind genau die beiden Sachen, die wir auch durch die Bank schon angesprochen hatten, was sonst gefehlt hat. Und ich würde sagen, das Spiel auswärts gegen die Spurs 117-107 verloren machen wir von meiner Seite auch kurz. Niemand in dem Team, und da wären wir wieder bei Terrence Ross, kann Small Forwards verteidigen effektiv. Ross ist auch offensiv limitiert, wenn er gut verteidigt wird. Von Kawhi in dem Fall, der wahrscheinlich der absolute Derwisch ist, was das betrifft, oder auch ein Danny Green, dann kann er nicht effektiv sein. Und du hast riesige Leistungsschwankungen von ihm. Das Spiel vorher gegen OKC, wo kein guter Perimeter-Defender war, 7 von 12, 20 Punkte und danach wieder so ein No-Show. Das ist auf jeden Fall ein Problem. Ja, die Spurs haben sie auch zu einem ungünstigen Zeitpunkt gespielt. Ich habe ein bisschen was von dem Spiel sehen können, weil das nämlich das andere frühe Spiel an dem Sonntag war. Und wenn die Spurs-Maschine läuft und du hast es schon gesagt, sie können keine Dreier zum Beispiel verteidigen, also keine Spieler, die auf der 3 spielen. Kawhi Leonard dann einen guten Tag hat, 5 Steals, 11 Rebounds und 10 von 19 aus dem Feld. Tony Parker wird so langsam warm, dann wird es unglaublich schwierig. Ja, und das war wieder eins der Spiele, ohne jetzt Valanciunas Bashing machen zu wollen. Aber 6 Field Goal Attempts für deinen Center als normalerweise dritte Option ist einfach zu wenig. Ja. Dem stehen gegenüber dann wieder 37 Attempts von deinen beiden Guards. Ich finde, es gibt im Team nicht unbedingt einen Außerkorner Nummer 1. Offensiv ist das schon Lowry wahrscheinlich. Aber was ich damit sagen möchte, ist, ich bin nicht zufrieden damit. Ich glaube, das Team hat mit DeRozan und auch Lowry sehr gute Spieler, die ein zweitbester Spieler sein können in einem Team, was um den Titel mitspielt. Man könnte jetzt sagen, okay, guck dir Atlanta an, die haben jetzt auch nicht den Go-To-Guy, aber da ist das Spielsystem einfach runder. Da braucht man nicht unbedingt jemand. Und hier hast du schon auch eher, also es ist eher Cleveland als dass es Atlanta ist, ja, der Spielstil. Ja, du hast dieses, okay, hier, Kyle, mach mal eine ISO oder hier, Demar, zieh mal in die Zone und alle gucken zu und Patrick Patterson kann Dreier werfen und Terrence Ross auch. Und Valanciunas steht daneben. Genau. Und das ist definitiv ein Problem. Sie haben außer Amir Johnson eigentlich keinen überdurchschnittlichen Verteidiger. Vielleicht James Johnson noch, der so ein bisschen der X-Faktor ist. Der kann auch auf dem Flügel verteidigen, aber den lässt Dwayne Casey jetzt nicht sonderlich viel spielen, ehrlich gesagt. Es sind wenige Spieler in den Playoffs oder wirklich Playoff gehärtet. Du hast Spieler, die ganz gut sind, aber ich weiß nicht, willst du, dass Gravis Vasquez einen entscheidenden Wurf in den Playoffs nimmt oder Patrick Patterson? Du liegst 2-3 hinten in der Serie und es sind noch 3 Minuten zu spielen. Soll der 2 Würfe nehmen? Oder? Das werden aber auch nur DeRozan und Lowry sein. Lowry war das in den letzten Playoffs auch. Damit bist du aber sehr eindimensional. Ja, ja. Ja, wie du gesagt hast, ist eher der Cleveland Ball dann, ne? Ja. Ich finde, dass die Ceiling der Toronto Raptors ist, dass sie dieses Jahr maximal die erste Runde gewinnen werden mit den Fans im Rücken und ich glaube nicht, dass es viel weitergeht als das. Wäre es schon für das Team ein Riesenbust, wenn sie die erste Runde nicht schaffen, nach der Saison, wo sie die ganze Zeit eigentlich unter den Top 3 gestanden haben und letztes Jahr auch nur knapp dann die Runde durch den Paul Pierce-Block verloren haben? Oder würdest du so weit gehen und sagen, naja, das ist immer noch ein Potenzialaufbau und die sind noch nicht am Ende? Ich würde vielleicht meiner Meinung nach sagen, okay, die zweite Runde muss schon drin sein. Das Management steht auf jeden Fall unter Druck. Sie waren sehr lange Zeit Zweiter, mit einem guten Abstand auch, gerade als Cleveland geschwächelt hat, könnten jetzt bis theoretisch Rang 5 fallen oder 6. Realistisch ist wahrscheinlich, dass sie auf 4 bleiben. Und das wäre dann sicherlich sehr, sehr schlecht oder kein zufriedenstellendes Ergebnis jedenfalls. Aber ich glaube, nächste Saison ist, wenn es wirklich zählt, weil da hast du ein bisschen Geld. Und da kannst du auch gucken, was passiert. Du hast extrem viele auslaufende Verträge, deshalb war ich auch überrascht, dass sie an der Trade-Deadline nichts gemacht haben. Amir Johnson läuft aus mit 7 Millionen, Chuck Hayes wird nicht mehr 6 Millionen bekommen. Den habe ich mal in der Disco getroffen, habe ich dir das erzählt? Landry Fields auch nicht übrigens von New York. Lou Williams mit 5, Hansborough mit 3, also du hast da Platz. Aber jetzt musst du natürlich erzählen, was mit Chuck Hayes. Wieso ist der überhaupt in der Disco? Wirft der Freiwürfe da? Nein, ich war... Ich war in Houston mit einem Kumpel in einem Club, ist schon ein paar Jahre her, da hat Chuck Hayes in Houston gespielt und Chuck Hayes kam reingelaufen und wie es sich für einen NBA-Spieler gehört, Bartel. um ihn rum, nur Mädels und er hat sich da benommen wie King Dingeling als irgendwie 27. Mann von der Bank, aber wer hätte das von uns wahrscheinlich nicht auch so gemacht. Ja, yeah, why not? Das war es ehrlich gesagt auch bei mir für Toronto. Ja. Ich hätte noch 3 Dinge, die mich zum Lächeln bringen. Fangen Stopp. Wir vielleicht. Weh, da ist Otto Porter. Nein, es nicht ist dabei. Nicht dabei. Dann musst du es sofort machen. Otto, ich sag nicht, vielleicht für die nicht Shaqt in the Fool gesehen haben, die letzte Ausgabe, gebt bei YouTube nur Otto Porter ein und guckt, was passiert. Mehr will ich dazu gar nicht sagen. Na gut. Okay, ja. Okay, dann werde ich auch nichts dazu kommentieren, aber es lohnt sich definitiv. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes Dinge, die mich zum Lächeln gebracht haben. Ein Kind hat wohl an alle 30 Teams einen Brief geschrieben, hat gesagt, ja, hey, NBA ist echt cool und ich will Fan werden. Ist sehr amerikanisch natürlich auch. Ihr habt ja jetzt auch ein paar coole Spieler, hat immer wirklich was Nettes geschrieben, hat so das Logo gemalt und so. Und wieso soll ich euer Fan werden? Und es hat tatsächlich nur ein Team zurückgeschrieben, PR Department, und das ist... Man muss ja eigentlich fast sagen, ehemalige Factory of Sadness, die Minnesota Timberwolves, haben ihm einen Ball geschickt. Correct. Und haben 10 Dinge aufgelistet, die cool sind an ihrem Team. Zach LaVine ist Dunk Champion, Andrew Wiggins wird Rookie of the Year, Ricky Rubio ist ein cooler Typ. Mega sympathisch. Und haben gesagt, hey, ich hoffe, wir haben dein Fandom gewonnen und sag uns, was die anderen Teams gemacht haben. Und jetzt, fand ich eine geil, coole Aktion. Finde ich geil, ja. Der zweite Punkt geht echt schnell. Für alle Fans des klassischen Videospiels, es war für das erste Mal im Basketball der Fall, dass Mario gegen Luigi gespielt hat. Mario Chalmers gegen Luigi Datome, Boston gegen Miami. Dein Luigi Datome. Und das dritte ist Coach Popovich, der im Spiel, welches Spiel war das denn noch? Ich glaube, das war heute, habe ich mir angeguckt. Gegen Toronto, gestern. Ja. hat er wohl gesagt, okay, DeMar DeRozan darf nicht an die Freiwurflinie, und DeMar DeRozan hat zweimal den James Harden gemacht, Fouls bekommen. In der ersten Minute, nach dem ersten Mal, wechselt er sofort Danny Green aus, nach 30 Sekunden Spielzeit. Marco Bellinelli kommt rein, einmal hochgelaufen, einmal runtergelaufen, passiert nochmal, Bellinelli wird ausgewechselt, Corey Joseph kommt rein. Keiner von den beiden spielt die nächsten 5 Minuten. Beide hatten so einen Hals. DeMar DeRozan hat keine Schnitte mehr gesehen in dem Spiel. Das ist Und ist perfekt. Das ist genauso geil wie die Ansage damals von Pop in den Playoffs, in dem Huddle, wo er gesagt hat, in die Runde geguckt hat und gesagt hat, wer jetzt noch einen Freiwurf verwirft, der kauft mir ein neues Auto. Und der Rookie hat gesagt, wechsel mich aus, ich habe kein Cash. Ich hab Schiss. Ja, insofern, damit verlassen wir euch bis nächste Woche Mittwoch. Wir werden wieder die eine oder andere Frage stellen und ihr hoffentlich wieder fleißig kommentieren. Bis dahin, from downtown. Hang on.